Er ist definitiv peinlicher, als die eigenen Eltern je waren. Dieser Mann mit den falschen Zähnen und der strähnigen Perücke, der da mitten in einen wichtigen Geschäftstermin platzt. Die Rede ist von Toni Erdmann in Maren Ades viel umjubelten gleichnamigen Film. Ich bin eigentlich hier, um mit dir zu verhandeln. Sie ist ja kaum noch zu Hause und deshalb habe ich mir jemand als Ersatztochter engagiert. Und die andere Tochter besser? Also die Kuchen sind besser. Und schneidet mir die Fußnägel. Man muss bei solchen peinlichen Szenen lachen, aber dieses Lachen tut fast ein bisschen weh. Peinlichkeiten im Kino, darüber spreche ich mit unserer Filmkritikerin Anke Lewecker. Hallo Anke. Hallo liebe Gesa. Was würdest du denn sagen? Welche Funktion hat dieses Erzeugen von Peinlichkeit im Film generell? Muss das sein für eine gute Komödie? Naja, eine Komödie muss dich ja irgendwie so zum Lachen bringen. Und natürlich gibt es unterschiedliche Formen des Lachens. Also du kannst über und mit den Figuren lachen. Und da kommt eben die Peinlichkeit zum Einsatz, so als dramaturgische Figur, sagen wir mal. Und es ist natürlich ganz leicht, die meisten klassischen Komödien bringen jemanden einfach in eine peinliche Situation und du lachst über ihn. Ne? Also es ist immer so Schadenfreude. Aber interessant wird es doch eigentlich, wenn so mit der Peinlichkeit eine Figur nicht nur bloßgestellt wird, sondern du auch etwas über sie erfährst, vielleicht so ein bisschen auch so einen Einblick in ihr seelisches Empfinden bekommst. Und dann wird es auch richtig schön, dass du sozusagen im Lachen auch den Schmerz teilst. Und genau das haben doch auch Leute wie Charlie Chaplin oder Buster Keaton geschafft. Das sind doch Identifikationsfiguren, die uns sozusagen mit in die Untiefen des Lebens genommen haben. Und man konnte mit ihnen lachen und damit auch über sich. Das erinnert mich so ein bisschen an, ja doch auch trotzdem dieses furchtbare Unbehagen, was ich zum Beispiel bei so Christian Ulmen-Comedy-Strecken immer hatte. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da hat er sich so verkleidet und sieht auch ganz genauso aus wie Toni Erdmann im Grunde und stellt sich als potenzieller neuer Schwiegersohn bei Leuten vor. Mich packt in solchen Fällen so ein furchtbares Unbehagen, also dieses Fremdschämen. Würdest du sagen, Toni Erdmann ist eigentlich die Inkarnation der Peinlichkeit in dem Sinne, den du da gerade beschrieben hast? Also ist der so eine peinliche Figur wie bei Chaplin zum Beispiel? Ja, ich finde, dass es eher so ein Charlie Chaplin ist. Oder ich musste auch vielfach an Peter Sellers denken, der Partyschreck, ne, wo Peter Sellers so eine High-Society-Party durcheinander bringt. Mhm. Und man kann eigentlich sagen, dass dieser Vater, der ja diese Kunstfigur Toni Erdmann erfindet, eigentlich ganz bewusst mit Toni Erdmann die Sau rauslassen will. Ne? Der will in Fettnäpfchen treten und das macht er eigentlich, um seine Tochter zurückzuerobern. Also die Ines ist eine Unternehmensberaterin in Bukarest und er will ihr eigentlich so einen Spiegel ihrer Welt vorhalten. Und deshalb erfindet er einfach diesen Toni Erdmann. Du kannst jetzt sagen, von außen betrachtet ist Toni Erdmann so eine Persiflage eben auf so einen Manager, auf so einen Coach. Aber das Interessante ist eben, dass er nimmt das sozusagen als subversiven Akt, aber Maren Ade sieht die ganze Zeit auch noch was anderes hinter diesem provokativen, peinlichen Auftritt. Ich weiß eigentlich in jeder Station, die er macht, nochmal sein Anliegen unten drunter als Vater. Und das war eigentlich auch mit so das Schwierigste, dass man hinter diesen ganzen vielen Quatsch, die Zähne, dieses Jackett, das sind ja alles auch so laute Sachen, dass man da trotzdem immer noch Winfried sieht, also den Vater sieht. Also man könnte auch sagen, dass dieser Vater die Toni Erdmann-Performance nimmt, um dieser Tochter eine Komödie vorzuspielen. Und der Film von Maren Ade ist eigentlich ein Vater-Tochter-Drama. Und genau das macht eben diese Größe dieser Komödie von Maren Ade auf, dass Komik und Tragik ganz eng aneinander liegen, dass das so ein zutiefst humanistischer Film ist. Und deshalb würde ich hier auch so von so einem Billy Wilder-Ernst-Lubitsch-Touch reden. Würdest du sagen, dass Maren Ade generell so eine Art Godmother in Sachen Peinlichkeit ist? Also spielt dieses Gefühl auch in ihren anderen Filmen eine große Rolle? Ja, da könnte ich jetzt sagen, mit Fremdschämen, also die Lehrerin Melanie aus Wald vor lauter Bäumen, da habe ich mich wirklich fremdgeschämt. Da wusste ich auf einmal, was eine Gänsehaut ist. Sie ist ja so unfreiwillig peinlich da als Lehrerin mit guten Absichten und alles. Das ist ganz schrecklich, aber man kommt ihr unheimlich nahe. Also ich hatte die hinterher auch richtig lieb. Und das hängt einfach damit zusammen, dass Maren Ade so ein tiefes Verständnis für sie hat, dass sie sie beim Schreiben gar nicht peinlich findet. Das mit der Peinlichkeit ist irgendwie was ich gar nicht so denke oder so. Also wenn ich es mache, das ist irgendwie dann so ein Effekt, der hinterher entsteht. Also zum Beispiel auch beim Wald voller Bäume war ich relativ überrascht über diesen starken Effekt, weil ich schon so ja, aus der Figur rausdenke, dass ich halt in jeder Situation versuche, so das größtmögliche Drama für die Figur zu finden, auch wenn es jetzt eine ganz alltägliche Situation ist. Und mich interessieren auch Hierarchien, also durch Hierarchien entsteht, finde ich, oft auch Peinlichkeit oder Unwohlsein. Ja, und wenn es um Hackordnung geht, da sind wir bei alle anderen. Da fragt der Lars Eidinger Birgit Minichmeier, findest du mich eigentlich männlich? Und sie muss nur eigentlich drüber lachen und er muss dann die ganze Zeit so seine Männlichkeit beweisen und er ist ja eigentlich nicht so ein erfolgreicher Architekt. Und dann kommt aber ein Kollege, der total erfolgreich ist, dann hält uns wirklich alle anderen so einen Spiegel vor, wie wir eigentlich leben, wie wir auch über die Peinlichkeiten, die wir dann so von uns geben, so von unseren Erfolgen erzählen. Und genau das macht eben auch Toni Erdmann. Da geht es ja bei Ines in der Geschäftswelt auch eben, wer ist der Größte und so weiter. Und als ich den Film in Cannes gesehen habe, dachte ich auf einmal, ach, jetzt hätte ich auch gerne ein großes Gebiss und da hätte ich auch gerne solche, ja, so Angeberpartys gerne aufgemischt. Also Peinlichkeit kann auch gut durchaus eine Waffe sein. Man muss nur den Mut haben, sie auch so zu benutzen. Anke Lewecke, über Peinlichkeiten im Kino ab morgen besonders schön zu erleben in Maren Ades Film Toni Erdmann. Vielen Dank, Anke. Tschüss. Tschüss.